Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Hermann Höcherl von der CSU. Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, Herr Katzer. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Minister Katzer, CDU. Der Bundesminister der Verteidigung, Herr Dr. Gerhard Schröder. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Früherer Außenminister Dr. Schröder, CDU. Der Bundesminister für Verkehr, Herr Georg Leber. Ein neuer Mann im Kabinett, der Sozialdemokrat und Gewerkschafter Georg Leber hat den Eid geleistet. Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen, Herr Dr. Werner Dollinger. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Dr. Dollinger war im alten Kabinett der Bundesminister für Wohnungswesen und Städtebau, Herr Dr. Lauritz Lauritzen. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Dr. Lauritzen, SPD. Der Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte, Herr Kai-Uwe von Hassel. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Der Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, Herr Herbert Wehner. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Der Bundesminister für Angelegenheiten des Bundesrates und der Länder, Herr Professor Dr. Carlo Schmidt. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Der Bundesminister für Familie und Jugend, Herr Dr. Bruno Heck. Schwöre es, so wahr mir Gott. Dr. Heck von der CDU, einer der Minister, der sein der Ressort behalten hat. Der Bundesminister für wissenschaftliche Forschung, Herr Dr. Gerhard Stoltenberg. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Auch Dr. Stoltenberg bleibt im alten Amt. Der Bundesschatzminister, Herr Kurt Schmücker. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Minister Schmücker, CDU, wechselt. Der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, Herr Hans-Jürgen Wischnewski. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Minister Wischnewski, auch ein neuer Mann von den Sozialdemokraten. Der Bundesminister für das Gesundheitswesen, Frau Käthe Strobel. Ich schwöre, so wahr mir Gott helfe. Desgleichen Frau Schrobel, ebenfalls von der SPD. Nun sind alle Minister im Parlament vereidigt, die Abgeordneten und die Männer auf der Bundesratsbank hatten sich zu dieser Zeremonie von ihren Plätzen erhoben. Und nun wird die heutige Bundestagssitzung fortgesetzt, nachdem die Vereidigung vollzogen ist, wie ich glaube, mit einer Rede, so jedenfalls war vorher zu vernehmen, von Bundestagspräsident Gerstenmeier. Ich stelle fest, dass die Mitglieder der Bundesregierung damit den im Grundgesetz für die Übernahme ihres Eides vorgeschriebenen Eid für ihres Amtes vorgeschriebenen Eid vor dem Bundestag geleistet haben. Ich spreche Ihnen, Herr Bundeskanzler und Mitglieder der Bundesregierung, die Wünsche des Hauses aus. Meine Damen und Herren, dieser Glückwunsch gehört zur Tradition des Hauses, aber es gehört auch zur Tradition des Hauses den Mitgliedern der bisherigen Bundesregierung, die nicht in sie zurückkehren, den Dank des Hauses auszusprechen. Ich möchte das auch heute tun und ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich dabei unterstützen. Ich verbinde damit den Dank des Hauses zunächst an den bisherigen Bundesverkehrsminister, Herrn Dr. Seebohm. Sie, Herr Dr. Seebohm, sind nebst dem scheidenden Bundeskanzler das dienstälteste Mitglied der Bundesregierung. Sie haben ihr seit dem Beginn der Arbeit des Bundestages im Herbst 1949 ununterbrochen bis heute angehört. Wer noch etwas davon weiß, wie es in jenen Jahren nach dem Krieg auf den deutschen Straßen aussah, der hat wenigstens eine Ahnung davon, wie viel Fleiß, Mühe und Teamgabe in der großen Leistung stecken, die Sie in diesen 17 Jahren als Bundesverkehrsminister vollbracht haben. Applaus Erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, dass ich neben diesem dienstältesten Bundesminister hier auch das an Jahren älteste Mitglied der bisherigen Bundesregierung namentlich erwähne, nämlich den seitherigen Vorsitzenden des Bundesverteidigungsrates, Herrn Dr. Heinrich Krone. Ich sehe ihn zwar im Augenblick nicht, aber das erklärt sich wahrscheinlich aus dem, was ich gleich zu sagen habe und was ich sage, auch wenn er nicht da ist. Mein lieber und verehrter Freund, Sie nehmen heute an Ihrem 71. Geburtstag Abschied von einem Amt, das Sie mit gewissenhafter Sorgfalt ganz Ihrer Art entsprechend geführt haben. Sie gehören zu den wenigen Parlamentariern des Reichstages der Weimarer Zeit, die noch unter uns sind. Sie haben im parlamentarischen Leben dieses Hauses viele Jahre hindurch eine bedeutende Rolle gespielt. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem Geburtstag und hoffen, dass Sie uns als der, der Sie sind, noch lange erhalten bleiben. Der besondere Dank des Hauses gilt in dieser Stunde jedoch Ihnen, Herr Professor Ehrhardt. Es gab Jahre, in denen uns die Führungsschicht vieler Völker der Welt um sie beneidet hat. Sie galten und sie gelten weit über Deutschlands Grenzen hinaus als der Architekt des deutschen Wirtschaftswunders. Das Wort ist keine deutsche Erfindung. Es stammt nicht von uns Deutschen. In ihm aber hat sich schlagwortartig das Erstaunen und da und dort wohl auch die Bewunderung der Welt für den wirtschaftlichen Wiederaufstieg des schwer geschlagenen deutschen Volkes ausgedrückt. Ohne diesen wirtschaftlichen Aufstieg wäre auch der politische Wiederaufstieg des freien Teiles Deutschlands kaum vorstellbar gewesen. Es ist wahr, dass unser sogenanntes Wirtschaftswunder nicht das Werk eines Einzelnen oder einer Partei war. In ihm verbanden sich der Fleiß, die Arbeitskraft, der Leistungswille, ja, das Ingenium des deutschen Volkes, soweit es frei ist, in allen seinen Schichten und Gruppen. Ich glaube jedoch, dass nichts davon eingeschränkt wird, wenn man sagt, dass der zündende Funke jener geschichtlichen Leistung der Glaube an die produktive Kraft der Freiheit war. Und dieser Glaube ist, so scheint mir, das bestimmende Charakteristikum Ihrer Persönlichkeit, soweit sie sich im Verlauf der letzten 20 Jahre deutscher Geschichte entfaltet und zur Darstellung gebracht hat. Bei einem Mann, der so wie Sie durchdrungen ist von diesem Glauben an die produktive Kraft der Freiheit, legt es sich nahe, dass er eine Abneigung dagegen hat, durch Staatszwang herbeizuführen, was der Wohlmeinende vielleicht etwas zu optimistisch von der freien Einsicht verständiger Mitbürger glaubt, erwarten zu können. Mit der ganzen Kraft Ihrer Beredsamkeit haben Sie diese freie Einsicht Ihrer Mitbürger zu mobilisieren versucht. Das war der Sinn, der staatsbürgerliche und politische Sinn Ihrer sogenannten Maßhalteappelle. Sie haben sich deshalb nicht selten karikieren lassen müssen, aber Sie haben damit doch nur auf die Prämissen gesetzt, die unserer Staatsordnung zugrunde liegen. Unsere parlamentarische Demokratie steht und fällt mit der Entscheidungsfreiheit des stimmberechtigten Mitbürgers. Sie setzt damit die Entscheidungsfähigkeit ihre Bürger voraus, und das heißt doch wohl auch, die Bereitschaft zur Einsicht in zwingende Notwendigkeiten. Sie, Herr Dr. Ehrhardt, haben unentwegt darauf gehofft und dafür gearbeitet, und so weiter, dass man sich in es allen Gruppen und Parteien rechtzeitig und dazu genau entschließen werde, aus freien Stücken auch unbequeme Konsequenzen